Blablabla, wird das Zeiten um. Silos schweigen, Star wird stumm. Kasachstan, Belarus, Ukraine, freie Sprengköpfe zählen. 1, 2, 3. Dian, NSA, schreibt Licht. Hülver, Dödel verliert sein Gewicht. Wir sind die Dian, die durch Zahlen sehen. Wir halten die Linie, lassen Stürme verwehen. Funk lässt die Wege verrinnen. OPCW fährt durch die Nacht. Ein weißes Schiff hat's wahr gemacht. Die Akten sagen, wir wurden weniger schwer. Wir sind die Dia und das Herz schlägt mehr. Und das Herz schlägt mehr. Anzeichen, Herzschlag, TTR und GTRI. Interdiktion im Beat, die Route ist frei. UNPAC flüstert keine Spur, WCPMC hält die Kur. UNA, FIM, CBR, N-Kleid, wir sind die DIA, wir zählen Zeit. Libyen in Leaks, Zentrifugen hin, Baupläne falten, neues Beginn. Container greifen, Protokoll, Bleiblom schließen soll. Ohne Nummern fließen grün, Signaturen, die vergehen kühn. GTRI ruft heimwärts ins Material, das Frieden findet. Wir sind die DIA, wir kartieren Gefahr. Wir zählen die Schritte aus alten Jahren. Convoys 21 eilt sich. Resolution trägt dunkle Zeit. Chemie wird neutral, mehr wird klar. Das Schiff zerlegt, was tödlich war. BTRP sichert Türen zu und irgendwo sagt die Akte Ruh. Halt hier nicht fest, wenn die Sirenen singen. PSC im Funk lässt die Wege verrennen. OPCW fährt durch die Nacht. Ein weißes Schiff hat's wahr gemacht. Die Akten sagen, wir wurden. Das Herz schlägt mehr. PSI stoppt eine Route still. Ein Hafen schweigt, erfüllt den Willen. CIA sieht Ketten leise lang. USAF hält Schutz im Widerklang. Zählt und WCPMC wacht. Wir sind die DEA, wir halten die Wacht. Die Akte rauscht wie Vinylstaub. Stempel treffen Seitenlaub. Gesichert, vernichtet Schritt für Schritt. Die Angst verliert den alten Tritt. Und wir stehen mittendrin. Aus Schwärze wächst ein neuer Beginn. Halte mich fest, jetzt die Glocken klingen. Friedenstakte, die durch Städte schwingen. OPCW zieht ja ihr seid die Spur im Sand, die Hoffnung schreit. Die Akten sagen, es geht doch mehr. Wir sind die DIA und das Herz schlägt sehr. Akten lesen, lesen. Dann legen wir sie zurück ganz sacht. Die Welt ist leichter über Nacht. Aktenzeichen, Herzschlag, wir hier. Wir sind die DIA. Zukunft vor der Tür.